die ihre Texte vortragen wollen? Waren es früher in erster Linie politisch motivierte Aussagen? Ist das Themenspektrum inzwischen sehr viel breiter geworden? In der folgenden Sendung will Ihnen unser Autor einen aktuellen Überblick vermitteln. Es muss nicht immer der Topical Song das reine politische Lied sein. Die amerikanische Singer-Songwriter-Szene hat auch ihre lyrischen Seiten. Und es gibt als Vertreter dieser Zunft nicht nur eine Suzanne Vega, einen Randy Newman oder einen Lou Reed, die tiefsinnige Geschichten von Isolation, Liebe, Träumen und Visionen in ihren Liedern erzählen. Viele Interpreten, die Spaß daran haben, mit Anspielungen und Metaphern zu arbeiten, sind jedoch nur Geheimtipps oder warten noch auf ihre Entdeckung. Einige Beispiele möchte ich Ihnen in den nächsten 45 Minuten vorstellen. Und damit willkommen zur heutigen Studiozeit im Deutschlandfunk. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Kleff. Den Anfang soll der Mentor der neuen New Yorker Singer-Songwriter-Szene machen, Jack Hardy, ein Meister der verschlüsselten Botschaften in Liedform. Der folgende Titel, Your Time is Your Own, Die Zeit gehört dir, ist in der Küche einer kleinen Wohnung im Künstlerviertel Greenwich Village aufgenommen worden. Jack Hardy bezog sie 1975. Es ist ein Apartment im dritten Stock, heißt es im CD-Booklet, ursprünglich für Immigranten gebaut, so um 1890, mit der Wanne mitten im Zimmer und dem Klo am Ende des Ganges. Hier habe ich damals meine Tage mit Musik und Baseballspielen verbracht. Und dann habe ich immer für die Folkies gekocht, die gelegentlich reinschauten. Keiner hatte Geld, keiner war berühmt. Hier habe ich die meisten meiner Songs geschrieben, auch noch heute. Jede Woche treffen wir uns hier mit Freunden, komponieren und diskutieren über Ezra Pound, William Butler Yeats und über Politik. Your time is your own and your own is your time. Time is your only sorrow. A gift you give away today returns tenfold tomorrow. With youth upon the green, green fields, and age upon the hills, oh, 'tis vanity to name the trees and claim more than your pillow. With the blue of earth upon your bones, your name upon the wind, or choose between the bread and stone, remains our only sin. Oh. And all I own is within a song, if written down would be wrong, oh, without the sound to make it strong, you think that life could be long. Oh. And your time is your own, and your own is your time, and time is your only song. Zu den Besuchern in Jack Hardys Apartment gehörte auch Suzanne Vega. Sie ist heute in aller Munde. In ihre Fußstapfen ist eine andere Liedermacherin aus New York getreten, Sean Colvin. Ihr bisher größter Erfolg, gemeinsam mit Mary Chapin Carpenter und Rosanna Cash, trat sie beim 30-jährigen Bühnenjubiläum für Bob Dylan auf. Sky. Jetzt weiß ich, dass es keinen Sinn macht, sich zu verstecken. Diesem Krieg können wir nicht entkommen. Ich habe mich damit abgefunden, sterben zu müssen, hier in dieser tödlichen Welt, die blind geworden ist und wo es keine Zeit mehr gibt. Düstere Visionen von Sean Colvin. Wie entstehen die Songs der auch bei uns mit ihrem ersten Album Steady On bekannt gewordenen Sängerin? Oh, it develops slowly and I try to kind of work on something blindly. Das entwickelt sich immer. Ich fange nicht an, ohne irgendeinen Gedanken im Kopf zu haben. Ich bekomme Anregungen von außen. Vielleicht sollte ich mich hiermit einmal beschäftigen oder damit. Aber ich kann mich dann nicht einfach hinsetzen und schreiben. Wenn ich dann zu meiner Gitarre greife, versuche ich erst einmal, mir den Kopf frei zu machen. So entsteht manche interessante Idee, auf der ich aufbauen kann. Ich arbeite auch gerne mit anderen zusammen. Ich bin gar kein so profilierter Songwriter. Es fällt mir schwer, die Arbeit an einem Lied zu beenden. Ich greife daher gerne auf Ideen und die Hilfe anderer zurück. Von Träumen handelt das nächste Stück. Autor und Sänger ist Eric Anderson, der schon in den 60er Jahren beim Folk Revival in den USA dabei war. Die Entstehungsgeschichte seines Songs Trouble in Paris beschreibt Anderson so: Ich war in Norwegen eines Nachts, als ich aus dem Fenster schaute und den Schnee herunterfallen sah, der die Erde so glatt und ruhig aussehen ließ, hatte ich auf einmal eine seltsame Vision. Vor meinen Augen sah ich Nebel und Gaslampen. In der schummrigen Nacht tauchte auf einmal das Moulin Rouge auf. Eine Frau zündete sich eine Zigarette an. Plötzlich ein Schrei. Ich sah nur noch den Schatten eines Rocksaums auf den nassen Pflastersteinen im Licht des Mondes. So entstand vor der Kulisse der Szene-Metropole gegen Ende des letzten Jahrhunderts eine Mörderballade wie in einem Kinofilm. There's a blue shadow moving through the Moulin Rouge, and a man with a knife point picking his teeth. Off-duty cop sits with his back to the door, and somebody just took a piss in the sink. Cop's drinking piano, thinks he's drinking absinthe with the girl who loved him on the Rue Saint-Denis, while somebody's slinking, smoking under a light, and there's trouble in Paris tonight. Simone pulls the collar up to her throat, while the riverboats knock under the old Pont Neuf. A rat makes a run for his hole in the wall. She stops by a streetlight and lights a straight cigarette. She turns on his knees, starts to howl like a dog. She closes a purse and tries to peer through the fog. Nothing seems wrong, but something ain't right. There's trouble in Paris tonight. Now the man cleaning his teeth, well, he ain't satisfied. He's hungry for something that he just can't define. The one by the sink is now sweeping the floor, and the cop he ran short of dreams a long time before. While under a street lamp there's trouble, it seems. First there's a struggle and then there's a scream. She didn't know what hit her when he asked for a light. Now there's trouble in Paris tonight. Der nächste Interpret, Loudon Wainwright III, ist für seine hintergründigen Texte bekannt. Auf seinem aktuellen Album beschäftigt er sich unter anderem mit Bob Dylan. Und er bekommt sein Fett ganz schön weg. Talking New Bob Dylan, da trifft jedes Wort. Bob Dylan, I wrote you a song. Today's your birthday, if I'm not wrong. If I'm not mistaken, you're 50 today. How are you doing, Bob? What do you say? Well, it must have been about 62. I heard you on record and you were brand new. And some had some doubts about the way you sang, but the truth came through and loudly it rang. Yeah, you were hipper than Mitch Miller and Johnny Mathis put together. So I got some boots, a harmonica rack, a D21, and I was on the right track. But I didn't start writing until 68. It was too damn daunting. You were too great. I won a whole lot of Bob Dylan imitation contests, though. Yeah, times were changing. You brought it all home. Blonde on blonde like a rolling stone. The real world is crazy, you were deranged. And when you were an electric vibe, everything changed. Shock to the system. Out of commission, had a motorcycle wreck hold up in Woodstock with a broken neck. And the labels were signing up guys with guitars out to make millions looking for stars. Well, I figured it was time to make my move. Songs from the Westchester County Delta Country. Yeah, I got a deal, and so did John Prine, Steve Forbert, and Springsteen, all in a line. They were looking for you, signing up others. We renew Bob Dylan's. You're dumbass kid brothers. Yeah, we still get together every week at Bruce's house. Boy, he's got quite a spread, I'll tell you. It's a 12-step program. Yeah, but we were just us, and of course you were you, and John Wesley Harden sure sounded new, and then Nashville skyline was even newer, and blood on the tracks, and the ringing got truer, and... Let's see, there was another one in there somewhere. Blood on... Oh, I got it. I got it. Self-portrait. Well, it was an interesting effort. Yeah, I had to stop listening. Times were too tough. Me being the new me was hard enough. You keep right on changing like you always do, and what's best is the old stuff still all sounds new. Today's your birthday, have a great one, Bob. Being the new you's one hell of a job. My kid cranked up her boombox, almost groaned, and I heard you screaming from her room. Everybody must get stoned. Thanks a lot, Bob. Ein Lullaby ist ein Wiegen- oder Schlaflied. Doch Don Quixotes Lullaby weist den Zynismus auf, für den auch Loudon Wainwright steht. Hier ist es David Massengill, ebenfalls ein Schüler der New Yorker Singer-Songwriter-Szene, der sich mit bissigen Worten so seine Gedanken über die Veränderung der Welt macht. Als ich mich aufmachte, die Welt zu verändern, dachte ich, es ist möglich. Heute weiß ich, alle meine Hoffnungen und Träume, Regime zu stürzen, waren so schwach wie ein König ohne Krone. Wer wird also weitermachen? Wer wird das Lied der Freiheit noch singen? Von Kent bis zum Tiananmen Square werden Studenten umgebracht. In jeder Nation, in jedem Staat. Freiheit heißt zu handeln. Nur, ich wollte mich ja auch der Revolution anschließen. Ich habe aber keinen Parkplatz gefunden. Oh, I went off to change the world. When I got back, the world was just the same. Sad to say, but oh, the saddest part, the unbreakable heart, we could not start to save our lives. Grasping straws, defending a lost cause, till every martyr falls, it was the night of the long nights. Sing the freedom song from Kent State to Tiananmen Square. They kill the students anywhere. Every nation, every state. Politische Inhalte nicht nur plakativ vorgetragen werden müssen, sondern auch in lyrischer Verpackung nicht an Aussagekraft verlieren, beweist der folgende Titel von John Gorka. Brown Shirts entstand, als Gorka im Zusammenhang mit dem Golfkrieg zum ersten Mal den damaligen US-Präsidenten George Bush von der sogenannten neuen Weltordnung sprechen hörte. Für Gorka klang dieser Begriff unklar und bedrohend zugleich. Hatte er doch in einer Hitler-Biografie gelesen, dass sich Hitler von der in einem Pamphlet junger Intellektueller veröffentlichten Vorstellung eines nationalen Sozialismus und einer neuen Weltordnung beeindruckt gezeigt habe. Dieser Zusammenhang ließ John Gorka den Song Brown Shirts schreiben, die schreckliche Vision von Braunhemden im Weißen Haus. Brown shirts here in the White House, brown shirts up on top of the hill, brown shirts, can you hear them marching? I swear they are marching still. Brown shirts for the good of the country, brown shirts, pride all over the land, brown shirts, give us law and orders, you'll know when you raise your hand. Brown shirts, is this how it all started? Brown shirts are no worse than their kids. Brown shirts, sure they're tough on the bad guy, though they made him what he is. Brown shirts, oh. Brown shirts. They're a little more subtle now. Brown shirts than the house painter made. Brown shirts speak of God as their witness, but they would kill Jesus again. Jetzt wird es etwas literarisch. Virginia Woolf hat Liz Hamel ihren Song über die Vögel im Sommer gewidmet, Birds in Summer. Virginia sagt, dass Vögel Griechisch sprechen, eine Sprache, die der Morgen nicht kennt. So können die Vögel ihre Geheimnisse bewahren, da sie sich nach dem Aufwachen nicht mehr übersetzen lassen. Treasure, I pray the Lord my Shrill. Das Album hat Greg Brown dem englischen Lyriker William Blake gewidmet. Songs of Innocence and Songs of Experience zeigen die zwei Seiten des menschlichen Lebens. Night, Nacht. Die Sonne geht im Westen unter, der Abendstern steht am Himmel, die Vögel sind schon ruhig in ihrem Nest, auch ich muss nach meinem Platz suchen. Der Mond, wie eine Blume in der himmlischen Gartenlaube, ruht er mit stiller Freude lächelnd inmitten der Nacht. Sun descending in the west, the evening stars will shine. The birds are silent in their nest, and I must seek for mine. The moon like a flower, in heaven's high bower, the silent delight sits and smiles on the night, on the night. Farewell, green fields and happy groves, where flocks have took delight, where lambs have nibbled silent moves, the feet of angels bright, and seen they pour blessing and joy without ceasing on each budding blossom and each sleeping bosom in the night. The night. They look in every thoughtless nest, birds are covered warm. They visit caves of every beast to keep them all from harm. If they see any weeping, they should have been sleeping. They pour sleep on their head and sit down by their bed in the night. When wolves and tigers howl for prey, they pity and stand and weep, seeking to drive their thirst away and keep them from the sheep. But if they rush dreadful, the angels most heedful receive each mild spirit the worlds to inherit in the night. There the lion's ruddy eyes shall flow with tears of gold, pitying the tender cries, walking around the fold, saying wrath by his meekness and by his health sickness is driven away from our immortal day. Beside the bleeding lamb, I can lie down and sleep, or think on him who bore thy name, graze after thee and weep. For washed in life's river, my bright mane forever shall shine like the gold as I guard o'er the fold in the night. In the night. stars to shine. Birds are silent in their nest, and I must seek for mine. Moon like a flower, in heaven's high bower, with silent delight, sits and smiles on the night, on the night, on the night. Sprachgewaltig zeigt sich die Kanadierin Jane Seabury. Wortspielereien gehen bei ihr mit musikalischen Experimenten einher. Just a lot of it's from my imagination. It may be in something I'm trying to express, so I find a vehicle to express. Vieles entspringt meiner Fantasie. Ich will etwas ausdrücken und suche nach einem Weg. Oft entsteht so eine manchmal auch kaum nachvollziehbare Geschichte. Das ist für mich das Schöne an der Musik. Zudem ist es ein wechselseitiger Prozess mit dem Publikum. Es ist schon erstaunlich und lustig, dass manche Menschen in einigen Songs viel mehr entdecken, als ich selbst in ihnen gesehen habe. So manches Kompliment für mich und meine Lieder wird somit auch zum Lob desjenigen, der es ausspricht. Ein Kompliment an die Vorstellungskraft der Zuhörer. Anytime that someone compliments me, it's like a pat on their own back. That's how I see it, because they saw it. So they, you know, it's a compliment to their imagination. Winter time in the frozen river. Sunday afternoon. They're playing hockey on the river. Rosie. Scar on his chin forever. Someday his girlfriend will say, hey, where? And he might look out the window or not. You skate as fast as you can till you hit the snowbank. That's how you start. And you get your sweater from Okay, Jane Seabury mit Erinnerungen an Spiele auf dem Eis. Kommen wir zu einigen Vertreterinnen einer neuen Songwriter-Gattung, die sich als Anti-Folkies verstehen. Mit Ideen und melodienreichen Akustiktönen, verfeinert durch Jazz-Appeal und Blues-Feeling und manchmal auch mit einigen schrägen Rock-Gitarrenschlägen versehen, kommen sie daher, um ihre intelligenten, an die Zeiten der Beat Generation erinnernden Verbalattacken gegen die neurotischen und perversen Pfade des American Way of Life vorzutragen. Zu dieser Gruppe gehört Brenda Khan aus New Yorks East Village. Ihr Rezept zur Bewältigung des Lebens: sie trinkt Kaffee anstatt zu schlafen. I don't sleep, I drink coffee instead. White trash chick at the donut shop. Reads a horoscope, calls her old man Pop. Runs a red light, flips off the cop. His name is Bob and lives down the block. I don't sleep, I drink coffee instead. Trying to burn a hole through my aching head. And I'm thinking about you. There's a Motel 6 out of Louisville, Kentucky. People are large and clearing house lucky. And across the border, a couple old Hoosiers. Looking kind of lifeless and worn, well-traveled. Two states of the Union, they set out to find the place where Abe Lincoln was born. I don't sleep, I drink coffee instead. Trying to burn a hole through my aching head. Now I'm thinking about you. Yeah, I drove into New York City. Garbage baking on the street, it was not pretty. I saw cold duster, trash can pee. They was wasting time on Essex Street. Yeah, they had like Van Gogh. Two eyes, two ears, but only half a nose. Well, the boys say, beat it, girl. You stink, you got a hair full of lice, a mouth full of drink. Trash can pee gives a dumb bitch a wink. Well, with me, that shit don't fly. It's sinking. I don't bother with nothing or try to protest. Get the hell out of Dodge. I 80 back to the Midwest. Ähnlich humorvoll und manchmal auch zynisch gibt sich Cindy Lee Berryhill. Sie kommt aus Kalifornien und hat sich jetzt in der Lower East Side in New York niedergelassen. Was sagt sie dazu, wenn ihre Musik als Anti-Folk oder Punk-Folk bezeichnet wird? I think sometimes people get like an idea of what I'm supposed to be because of maybe a. Manchmal machen sich die Leute einfach ein Bild von dem, was ich ihrer Ansicht nach darzustellen habe. Bei einer Plattenfirma heißt es dann, oh, das ist Folk. Und dann hören sie mich und sagen, halt, das ist Punk und Folk. Meine Einflüsse waren eben unterschiedlich. Boss Skaggs, Clash, die Sex Pistols. Und dann bin ich mit Folkmusik bei meinen Eltern aufgewachsen. Es ist halt so, als ob die verschiedenen Phasen meines Lebens sich in der Musik wiederfinden. The coming together of, you know, different parts of my life. Im folgenden Song nimmt Cindy Lee Berryhill den armen Millionär Trump aufs Korn. The authority invested in thee, I'm the objector of the land of the free. I pledge allegiance to a man of United States of America, and to the suffering on which he stands, one man, by God, and an individual. With money and compassion for the rest. Here's a story deeper than the Wall Street Depression, a mere unraveling of history in succession. Justice comes in milestones, landowners in rhinestones. My eyes are you've seen the cunning and the coming of the crews. They've trampled your indifference, your anger, and it is. They beat you to the red agreement on the ABC acronyms. Their numbers come in all the time. I want you to move to Brooklyn. I'll take number two if I get the fat one of my salary. Soon there won't be any poverty as far as I'm concerned. This great big isle is a utopian dream just made for a man of me. The authority invested in thee and the objector of the land of the free. I pledge allegiance to a man of United States of America and to the suffering on which he stands. One man, by God, an individual with money and compassion for the rest. Gerade Anfang 20 ist Anne DiFranco. Auch sie gehört zu den sogenannten Antifolkies. Zu diesem Image passt es, dass Anne DiFranco ihr Apartment in New York aufgegeben hat und in einem Auto lebt. Engagiert und mit vielen Bildern in ihren Texten bewegt sich die junge Sängerin mit ihren Liedern vor allem in der Welt der Frau. Und aus deren Sicht beschreibt sie auch die vielen Alltagsprobleme der Menschen, die ausgeschlossen sind und die sie auffordert, sich zu wehren. Circle of Light. Dein ganzes Leben hast du dich außerhalb des Lichtes aufgehalten. Jetzt spring in das Zentrum und starte deinen Angriff. Standing just outside, circle of light, avoiding the full cues, watching the game, waiting for you, hanging in the doorway like smoke, like mistletoe. This is where I'll be whenever you come or go. Yeah, this is where I'll be whenever you come or go. Expose your tender center, watch the juices flow from the cracks and peel you out of your protective shell. I might just have to break right in there and raise some hell. I might have to break right in there and raise some hell. I don't have no grand plan for you and me. Just nothing is impossible, I mean, nothing is unlikely. I'm just riding the tide, nothing more. It's bound to take me out some, for it brings me back to shore. It's bound to take me out some, for it brings me back. Cause when you look in the mirror, do you see visions of your past? I ain't got time for halfway, I ain't got time for half-assed. When I look in the mirror, I see the days to come, and my face is just a trace of where I'm coming from. My face is just a trace of where I'm coming from. Just outside the circle of light is where you've been living your whole life. You gotta jump into the center and launch your attack, and you gotta crawl back in the corner of the room where it's really black. I will meet you in the corners where it's really black. Sie hörten eine Sendung von Michael Kleff. Uhr. Deutschlandfunk, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Die NATO ist zu Luftangriffen über Bosnien-Herzegowina bereit, falls die Serben die Belagerung um Sarajevo aufrechterhalten. Nach dem Tod von 4 amerikanischen UNO-Soldaten in Mogadischu haben die Vereinten Nationen bis auf weiteres militärische Zurückhaltung angekündigt. Die Streitigkeiten innerhalb der PLO über die Marschroute bei den Nahostfriedensverhandlungen sind offenbar beigelegt. Auch aus der Union ist jetzt Kritik an den Sparplänen von Finanzminister Weigel bei der Sozialhilfe laut geworden. Der neue belgische König Albert II. Hat zu Eintracht und Toleranz in seinem Land aufgerufen. Die Meldungen im Einzelnen. Die Botschafter der 16 NATO-Staaten haben die Pläne für Luftangriffe auf serbische Stellungen in Bosnien-Herzegowina gebilligt. NATO-Generalsekretär Wörner sagte am Abend nach einer Sondersitzung in Brüssel, falls die Belagerung und der Beschuss von Sarajevo nicht beendet würden, müsse mit Bombardements gerechnet werden. Die Entscheidung darüber liege bei UNO-Generalsekretär Boutros Ghali. Nach den Worten von Wörner sind mit dem jetzigen Beschluss die Entscheidungsmechanismen klar. Die Kriegsparteien forderte er auf, diese Drohung ernst zu nehmen und in Genf eine Lösung herbeizuführen. Unter der Schirmherrschaft von EG und UNO wurden am Abend in der Schweiz die Friedensverhandlungen wieder aufgenommen. Bosniens Präsident Izetbegovic verließ die Sitzung, ohne mit den Vertretern von Serben und Kroaten zusammengetroffen zu sein. Er begründete dies damit, dass die Serben sich noch immer nicht aus den Gebirgszügen um Sarajevo zurückgezogen hätten. Dagegen hieß von Seiten der UNO-Schutztruppen in Bosnien, die serbischen Verbände hätten mit ihrem Rückzug begonnen. Die US-Regierung hat den Diplomaten Charles Redman zu ihrem neuen Sonderbeauftragten für das frühere Jugoslawien ernannt. Redman löst Reginald Bartholomew ab, der als Botschafter für Italien nominiert wurde. Redman war zuletzt US-Sonderbeauftragter für Haiti. Bundeskanzler Kohl hat eine Intervention der NATO in Bosnien grundsätzlich befürwortet. Allerdings müsse ein solcher Einsatz vom Weltsicherheitsrat beschlossen werden, sagte Kohl heute dem Fernsehsender Sat.1. Ausdrücklich begrüßte er, dass die NATO konkrete Pläne ausarbeite, um zu gegebener Zeit darauf zurückzukommen. Er machte zugleich deutlich, dass sich Deutschland nach einer Beendigung des Krieges im ehemaligen Jugoslawien nicht finanziell am Wiederaufbau in Serbien beteiligen werde. Es werde keine deutsche Mark geben für einen Aggressor, der mit blutiger Gewalt Beute gemacht habe, betonte Kohl. Einen Tag nach dem Tod von 4 amerikanischen UNO-Soldaten ist es in der somalischen Hauptstadt Mogadischu erneut zu einem Zwischenfall gekommen. Nach Angaben eines Sprechers der Vereinten Nationen schlugen Raketen in der Nähe eines UNO-Camps ein. Niemand sei verletzt worden.